Der größte Nachteil an E-Mails ist, dass sie in der Regel für kurze, schnelle Kommunikationssachen einfach total ungeeignet sind, weil Leute entweder unheimlich lange Mails schreiben oder sich irgendwie eine Mailschlacht entwickelt mit kurzen Antworten, gerade wenn man mit mehreren Leuten kommuniziert. Dafür sind dann Gruppenchats oder ähnliche Dinge viel, viel besser. Sagt Sebastian Soth, Berater für soziale Internetmedien, Netzaktivist und Dauertwitterer. Doch auch Gelegenheitssurfer bekommen die Grenzen von E-Mail langsam zu spüren. Andrea May, Künstlerin in Berlin. Bei E-Mails hat man halt doch immer noch das Gefühl, es ist immer noch so auf dem halben Weg zum Brief, dass man irgendwie eine Form einhalten muss. Da achte ich immer noch auf Groß- und Kleinschreibung. Bei so einem Chat, da wird das einfach ungefiltert rausgehauen. Auch braucht eine E-Mail mitunter Minuten bis zum Adressaten. Ganz anders beim Chat. Ein kleines Fenster auf dem Bildschirm, wo irgendwas reingetippt wird. Das ist sofort da, kann umgehend beantwortet werden, muss aber nicht. Ja, ich finde das einfach nett, wenn man irgendwie gerade am Schreibtisch zu tun hat und irgendwie irgendwas aufräumt oder so, nebenbei so eben mit irgendjemandem ein paar Belanglosigkeiten austauschen kann. Das ist irgendwie nett. Chats nutze ich vor allen Dingen für Gruppenchats, weil das wirklich eine ganz gute Art und Weise ist, mit mehreren Leuten gleichzeitig zu kommunizieren. Webberater Sebastian Soth nutzt aber vor allem Twitter. Wie bei einer SMS besteht eine Twitter-Nachricht oder kurz ein Tweet aus maximal 140 Zeichen. Unterschied: Ein Tweet kann man nicht nur vom Telefon schicken und dort empfangen, sondern auch vom Schreibtischrechner. Noch wichtiger, die Tweets von Sebastian Soth bekommt nur zugeschickt, wer ihm folgt, seine Tweets also abonniert hat. Grundsätzlich sind alle Tweets öffentlich im Internet einsehbar. Ausnahme die Direktnachricht. Eine solche Direktnachricht auf Twitter landet wirklich nur beim Adressaten im Posteingang und ist nicht öffentlich, hat also etwas von einer E-Mail. Eine Direktnachricht über Twitter kann Sebastian Soth nur von jenen Menschen bekommen, deren Tweets er abonniert hat. Der große Vorteil bei Twitter ist, dass man sich zum einen kurz fassen muss und dass ich wirklich die wichtigen Nachrichten bekomme von den richtigen Leuten und ganz schnell auch wieder darauf antworten kann. Ein weiterer Unterschied zur SMS ist, Twitter ist kostenlos und man muss nicht seine mitunter vielleicht sehr private Handynummer austauschen. Chat, E-Mail, Twitter, für immer mehr Kommunikationssituationen gibt es technische Lösungen mit jeweils ihren Vor- und Nachteilen. Eines haben sie allerdings alle gemein, sie leben an unterschiedlichen Orten. Mails im Mailprogramm, Chat im Chatprogramm oder bei Facebook, Tweets finden sich im Twitter-Programm oder auf irgendwelchen Servern im Internet. Diese unter Umständen unübersichtliche Lage will Facebook jetzt lösen. In den nächsten Wochen soll auch in Deutschland Facebook Messages zu haben sein. E-Mail, SMS, Chat, Nachrichten, alles unter einem Dach. Die komplette Kommunikation ist dann nur noch gebündelt unter dem Namen des Freundes, mit dem man kommuniziert. Es ist völlig egal, ob die Kommunikation über E-Mail, Chat oder SMS abgewickelt wurde. Auf den ersten Blick wirkt das wie eine verlockende Idee, doch sowohl Berufskommunikator Sebastian Soth als auch die Künstlerin Andrea May haben ihre Bedenken. Ich bin ganz froh, dass bestimmte Kommunikationswege getrennt sind, einfach deswegen, weil ich keinem einzigen Diensteanbieter alle meine Nachrichten geben möchte. Und ich unterstelle nicht mal Böswilligkeit, sondern wir haben das bei Facebook in den letzten Jahren oft genug gesehen, dass es Programmierfehler gab, dass es Designfehler gab, dass Werbetreibende auf Informationen zugreifen konnten. Und da wäre mir die Gefahr viel zu hoch, alle Dinge über einen einzigen Anbieter zu schicken. Ich sag mal so, es würde natürlich vieles vereinfachen auf eine Art, aber ich traue Facebook da halt auch nicht wirklich über den Weg. Und jeder, der ein bisschen mit Datenschutz zu tun hat, nennt Facebook nicht umsonst die Datenkrake.